SWR 2, Hörspiel am Bloomsday. James Joyce, Ulysses. Es ist 1.30 Uhr. SWR 2 sendet weiter bis 6 Uhr morgens das Hörspiel Ulysses nach James Joyce. Aus diesem Grund entfällt in SWR 2 das Nachtkonzert. Wir bringen den 16. Teil des Hörspiels. Die weiteren noch ausstehenden Folgen beginnen in 1,5-stündigem Abstand um 3 Uhr und um 4.30 Uhr. Der Einstieg in die Hörspielfassung dieses berühmten Werks der modernen Literatur ist für die Nachtschwärmer unter Ihnen auch jetzt noch möglich. James Joyce hat seinen Roman, der am 16. bis hinein in den 17. Juni 1904 in Dublin spielt, in 18 in sich abgeschlossene und formal unterschiedlich angelegte Kapitel unterteilt, die das Geschehen auf je eigene Weise erzählen. Joyce hat jedem Kapitel einen Ort in der Stadt und eine Uhrzeit zugeordnet. Im Dublin des Ulysses ist es mittlerweile 1 Uhr morgens. Der lebenskluge Anzeigenverkäufer Leopold Bloom glaubt, im jungen Dichter Stephen Dedalus einen ihm geistig verwandten Sohn gefunden zu haben. Nachdem er den betrunkenen Stephen während eines Bordellbesuchs vor Schaden bewahren konnte, will Bloom die Gedanken und Gefühle sortieren. Die beiden machen sich gemächlich auf den Weg zur Kutscherkneipe Cabman's Shelter und kehren dort ein. In Anlehnung an den letzten Teil von Homers Odyssee, der die Rückkehr des Odysseus nach Ithaka erzählt, bilden im Ulysses die letzten drei Kapitel 16 bis 18 den Abschluss des Romans. Das 16. Kapitel hat Joyce in einem Strukturschema Eumaios genannt. Damit ist der alte Schweinehirte Eumaios gemeint, in dessen Hütte sich der verkleidete Odysseus bei seiner Heimkehr zu erkennen gibt und wo er seinen Sohn Telemachos trifft. Auch Stephen und Leopolds Wege richten sich jetzt heimwärts. Während im vergangenen Kapitel Kirke in dramatischer Form und surrealer Weise von einem Bordellbesuch erzählt wurde, wählt Joyce hier einen langsamen und beinahe umständlich dahingleitenden, altertümlichen Erzählstil. Das Mittel des inneren Monologs, der die Gedanken der Figuren offenlegt und im Roman zur subjektiven Charakterisierung genutzt wird, fehlt vollständig. Fragen nach der Wahrhaftigkeit, Herkunft und Identität der Personen und nach ihren Handlungen werden gestellt. Aber Joyce ist nicht zuletzt Ironiker. Der Hörer soll also nicht alles für bare Münze nehmen, was ihm da als Seemannsgarn erzählt wird. Hören Sie nun Eumaios, den 16. Teil des Hörspiels Ulysses nach James Joyce. Zur Vorbereitung vor allem anderen bürstete Mr. Bloom die größere Masse der Hobelspäne von Stephens Anzug und reichte ihm Hut und Eschenstock und richtete ihn überhaupt und allgemein nach orthodoxer Samariterweise her, was jenem auch dringend Not tat. Sein Stephens Geist war zwar nicht eigentlich das, was man zerstreut und schweifend nennen würde, sondern eher nur ein wenig unstet. Und als er nun den Wunsch nach etwas Trinkbarem ausdrückte, verfiel Mr. Bloom in Anbetracht der Stunde und des Umstandes, dass keinerlei Pumpen mit Watery-Wasser zur Reinigung, geschweige denn Trinkzwecken zur Verfügung standen, auf einen Ausweg, indem er aus dem Stegreif anregte, sich doch in die kaum einen Steinwurf weit von der Budbridge gelegene sogenannte Kutscherkneipe zu begeben, wo sie mit Wahrscheinlichkeit auf etwas Trinkbares in Gestalt von Milch und Soda oder Mineralwasser stoßen würden. Doch wie dorthin zu gelangen sei, da lag der Haken. Für den Augenblick befand er sich in durchaus einiger Verlegenheit, doch da ihm nun einmal die Pflicht oblag, die der Lage entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, beschäftigte sich sein Geist mit der Erwägung angemessener Mittel und Wege, während welchen Vorganges Stephen wiederholt gähnte. Soweit er sehen konnte, war jener ziemlich blass im Gesicht, so dass es ihm doch höchst ratsam erschien, ein Transportmittel gleich welcher Sorte zu beschaffen, welches ihrer jetzigen Lage entsprechen würde, da sie beide doch ziemlich K.O. waren. Doch leider war in Erfüllung seiner nur zu gewissen Vorausahnung weit und breit nicht die Spur von einem Rosselenker zu sehen, der zu einer Mietfahrt bereitgestanden hätte, mit Ausnahme nur eines Vierräders vor dem North Star Hotel, welcher vermutlich von einigen drinnen auf Sauftour befindlichen jungen Leuten in Dienst genommen worden war, und dieser machte keinerlei Anstalten, sich auch nur einen Viertelzoll zu rühren, als Mr. Bloom, der alles andere als ein berufsmäßiger Pfeifer war, sich bemühte, ihn dadurch herbeizurufen, dass er, und zwar gleich zweimal hintereinander, einen allerdings leicht misslungenen Pfiff ausstieß und dazu die gewölbten Arme über den Kopf hob. Das war nun eine verdrießliche Situation. Doch wenn man ihr mit gesundem Menschenverstand begegnete, so blieb ersichtlich keine andere Möglichkeit, als die gute Miene zu diesem bösen Spiel zu machen und den Weg unter die Füße zu nehmen, was sie infolgedessen auch taten. So gingen sie denn bei Mallet und dem Signal House, das sie rasch erreichten, schräg hinüber und schritten rüstig weiter aus in Richtung auf den Bahnhof Amien Street zu, wobei Mr. Bloom jedoch durch den Umstand behindert war, dass einer seiner hinteren Hosenknöpfe, um ein altehrwürdiges Sprichwort zu variieren, den Weg aller Knöpfe gegangen war, obschon er, nachdem er das Missgeschick in gründlicher Weise geistig durchdacht hatte, dasselbe nicht weiterhin tragisch nahm. Da sie beide es nicht sonderlich eilig hatten, wie es sich traf, und zudem die Temperatur eine erfrischende geworden war, seit es sich nach dem jüngsten Besuch des Jupiter Pluvius aufgeklärt hatte, schlenderten sie denn gemächlich an der Stelle vorüber, wo das leere Vehikel ohne Fahrgast und Kutscher wartete. Und wie es so kommt, fuhr nun zufällig ein Sandstreuer der Dublin United Tramways Company an ihnen vorüber, offenbar gerade auf dem Heimweg begriffen, und der ältere der beiden Männer berichtete seinem Gefährten apropos von dem Zwischenfall, der ihm vor einer kleinen Weile widerfahren und seinem wahrhaft wundersamen Davonkommen. Sie schritten am Haupteingang der Great Northern Railway Station vorüber, wo die Züge nach Belfast abgehen, zu dieser späten Stunde jedoch natürlich der gesamte Verkehr ruhte, und gelangten, nachdem sie den Hintereingang der Leichenhalle passiert hatten, einer nicht eben einladenden, ja geradezu in Sonderheit noch des Nachts recht gruseligen Stätte, schließlich zur Dock-Tavern, um von dieser aus im gegebenen Augenblick in die wegen ihrer Polizeistation Abteilung C berühmte Store Street einzubiegen. Sprach zu seinem schweigsamen und, um die Wahrheit nicht ungebührlich zu beschönigen, nicht mehr gänzlich nüchternen Gefährten, Mr. Bloom, der sich jedenfalls im Vollbesitze seiner Fähigkeiten befand, ja, der sich mehr nie darin befunden hatte und, in nachgerade abstoßender Weise, nüchtern war, ein Wort der Warnung bezüglich der Gefahren der Nacht statt, als da wären übel beleumdete Weiblichkeiten und elegante Gauner, welche ohnehin schon bei einzelnen Gelegenheiten kaum zu billigen, als gewohnheitsmäßig frequentierte Einrichtung keinesfalls, eine regelrechte Todesfalle darstellten, für junge Menschen seines Alters, insonderheit, wenn dieselben sich das Trinken angewöhnt hätten, unter dem Einflusse des Alkohols, es sei denn, man verstehe sich ein wenig auf Jiu-Jitsu. Für den Fall einer Eventualität, da selbst ein Bursche, der auf dem Rücken liege, einem noch einen garstigen Tritt versetzen könne, wenn man nicht aufpasse. In hohem Grade als ein Werk der Vorsehung sei das Erscheinen Corny Kelleher's auf der Bildfläche zu bezeichnen, als Stephen in seliger Bewusstlosigkeit am Boden gelegen, denn wäre jener Mann nicht um die 11. Stunde aufgetaucht und für ihn in die Bresche gesprungen, so wäre er wohl möglich noch ein Kandidat für die Unfallwache geworden, beziehungsweise gar, wenn nicht dies, für das Bridewell, und hätte am nächsten Tag vor Mr. Tobias im Gericht erscheinen müssen, oder vielmehr, da dieser ja der Anwalt sei, vor dem alten Wall, wolle er sagen, oder Melanie. Und das sei, wenn es sich herumspräche, ja schlechthin eine Katastrophe für einen jungen Mann. Der Grund dafür, dass er dies erwähne, sei der Umstand, dass eine Menge von diesen Polizisten, die er von Herzen verabscheue, im Dienste der Krone anerkanntermaßen ohne alle Skrupel wären und, wie Mr. Bloom in Erinnerung an einen oder zwei Fälle der Abteilung A in der Clanbrassil Street ausführte, stets bereit, Stein und Bein zu schwören, um was es sich auch handle. Nie zur Stelle, wenn man sie brauche, nur in ruhigen Stadtteilen, Pembroke Road zum Beispiel, da wären die Herren Gesetzeshüter dauernd zu erblicken, was seinen Grund handgreiflich darin habe, dass sie ja dafür bezahlt würden, die oberen Klassen zu beschützen. Eine andere Sache, so erläuterte er weiter, sei die Ausrüstung der Soldaten mit Feuerwaffen oder Seitengewehren bereit, jederzeit loszugehen, was einer Aufreizung gegen die Zivilisten gleichkomme, sollte durch Zufall einmal in irgendeiner Sache Streit sich erheben unter ihnen. Man vergeude nur seine Zeit, so behauptete er sehr einfühlsam, und insgleichen die Gesundheit und den Charakter zu schweigen, ganz von der Verschwendungssucht. Denn gar schnell sei man einen Haufen Pfund, Schilling, Pence an Frauen der Demimonde losgeworden. Und die größte Gefahr überhaupt liege darin, mit wem man dem Trunke zuspräche, obschon er hinsichtlich der viel erörterten Streitfrage der Stimulantien sagen müsse, dass er selber einem Glase erlesenen alten Weins zur rechten Zeit durchaus nicht abgeneigt sei, da es sowohl nahrhaft als auch blutbildend wirke und eine abführende Kraft besitze, vornehmlich ein guter Burgunder, auf welchen er unerschütterlich schwöre, doch niemals über einen gewissen Punkt hinaus, wo er stets unterschiedlos innehalte. Da es sonst gar zu leicht zu allerlei Unannehmlichkeiten komme, gar nicht zu reden von dem Umstand, dass man dann seinen Mitmenschen praktisch auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sei. Am meisten wandten sich seine Ausführungen gegen die Tatsache, dass Stephen von allen seinen die Kneipen frequentierenden Confrères bis auf einen im Stich gelassen worden sei, was man unter den gegebenen Umständen als nackten Verrat von Seiten seiner Medizinerkollegen bezeichnen müsse. Und dieser eine war Judas, sagte Stephen, der bis hierher kein wie immer geartetes Wort gesprochen hatte. Indem sie diese und verwandte Gegenstände erörterten, nahmen sie eine Abkürzung über das Gelände hinter dem Custom House und schritten eben unter der Loop Line Bridge her. »Es hat sie jemand gegrüßt«, sagte Mr. Bloom. Eine Gestalt von mittlerer Größe, ersichtlich unter den Bögen auf der Lauer, grüßte erneut und rief »Nabend«. Obwohl er selbst sich in einem alles andere als nüchternen Zustand befand, erkannte Stephen, das heißt, als die Gestalt, die ihn angesprochen, in größere Nähe kam, dass Corleys Atem stark nach saurem Fusel duftete. Lord John Corley nannten ihn manche, und mit seiner Genealogie hatte es die folgende Bewandtnis. Er war der älteste Sohn des jüngst verstorbenen Inspektor Corley von der Abteilung G, welcher eine gewisse Catherine Blothy geheiratet hatte, die Tochter eines Bauern aus Louth, Sein Großvater Patrick Michael Corley aus New Ross hatte die Witwe eines Kneipwirts alldort geehelicht, deren Mädchenname Catherine ebenfalls Talbot gewesen war. Ein allerdings unbewiesenes Gerücht nun wollte es, dass sie vom Hause der Lords Talbot de Malahide abstammte, auf deren Herrensitz, einem in seiner Art fraglos prächtigen und gar sehenswürdigen Bauwerk, seine Mutter oder Tante oder sonst eine Verwandte sich der Auszeichnung erfreut hatte, in der Waschküche bedienstet zu sein. Dies war mithin der Grund, weshalb der vergleichsweise immer noch junge, wenn schon einem wüsten Lebenswandel ergebene Mann, der Stephen jetzt ansprach, von einigen zur Spaßhaftigkeit neigenden Menschen gern als Lord John Corley bezeichnet wurde. Indem er Stephen an die Seite trat, begann er sogleich mit seinem gewohnten Klagelied. Keinen roten Heller mehr habe er, um sich ein Nachtlager zu leisten. All seine Freunde hätten ihn verlassen. Überdies sei er mit Lenahan in Unfrieden, und er nannte ihn Stephen gegenüber einen verdammt gemeinen Schuft, verbunden mit noch einigen anderen nicht erbetenen Ausdrücken. Auch sei er fast verhungert, obwohl er darüber bisher kein Wort verloren habe. Obwohl sich derartiges Geschwätz jede zweite Nacht oder doch fast jeder abspielte, gewann Stephens Gefühl in gewissem Sinne die Oberhand, wenn er auch wusste, dass Corleys nagelneue Litanei, gleichwertig der früheren, schwerlich viel Glauben verdiente. Jedoch, haud ignarus malorum miseris, succurrere disco etc., wie der lateinische Dichter bemerkt, besonders da das Glück es wollte, dass er sein Salär stets nach der Mitte des Monats am 16. erhielt, was tatsächlich gerade der heutige Tag war, obwohl sich ein Gutteil des Nötigen bereits verflüchtigt hatte. Doch das Tollste an dem Scherze war, dass Corley sich nicht dazu bringen ließ, sich des Gedankens zu entschlagen, er, Stephen, lebe doch im Überflusse und hätte nichts weiter zu tun, als das bisschen Bares, was hier nötig sei, springen zu lassen. Wohingegen? So tat er denn die Hand in eine Tasche, nicht in der Meinung, irgend Essbares dort zu finden, sondern mit dem Gedanken, er könnte ihm stattdessen eine Kleinigkeit leihen bis zu einem Schilling oder so, damit er sich auf alle Fälle erst einmal umtun und sich genügend zu essen besorgen konnte. Doch das Ergebnis war negativ, denn zu seiner Betrübnis stellte er fest, dass sein Geld nicht mehr vorhanden war. Ein paar zerbrochene Biskuits waren das ganze Resultat seiner Nachforschung. Wer hatte sie ihm eigentlich gegeben und wo war das gewesen oder hatte er sie gekauft? In einer anderen Tasche aber geriet er nun über etwas, was er in der Dunkelheit für Pennies hielt, irrtümlich jedoch, wie sich herausstellte. »Das sind ja halbe Kronen, Mann«, berichtigte Corley ihn. Und als solche erwiesen sie sich in der Tat. Stephen lieh ihm eine davon. Danke! Sie sind ein Gentleman. Eines Tages werde ich sie Ihnen zurückzahlen. Danke. Sagen Sie, wer ist das eigentlich da bei Ihnen? Hab ihn schon ein paar Mal im Bleeding Horse in der Camden Street gesehen, mit Beulen, dem Zettelkleber. Sie könnten übrigens mal ein gutes Wort für mich einlegen, dass man mich dann nimmt. Ich würde ja auch gern als Plakatträger gehen, bloß das Mädchen im Büro hat mir gesagt, für die nächsten 3 Wochen sind sie schon voll belegt, Mann. Mr. Bloom warf hin und wieder einen Seitenblick zu Stephens alles andere als makellos gekleidetem Gesprächspartner hinüber, ganz als hätte er diesen edlen Herrn schon irgendwo einmal gesehen, wenn er auch nicht in der Lage war, mit Sicherheit zu sagen, wo dies geschehen sei, noch die entfernteste Vorstellung hatte, wann. Da er ein nicht unebener Kopf war, der es im Punkte scharfsinniger Beobachtung getrost mit so manchem aufnehmen konnte, entging ihm auch nicht der sehr ramponierte Hut des anderen und seine im Allgemeinen überaus schlottrige Kleidung, welch selbiges beides für einen chronischen Geldmangel zeugte. Das Paar trennte sich und Stephen gesellte sich wieder zu Mr. Bloom, dessen geübtem Auge nicht entgangen war, dass er den Schmeichelreden des Parasiten erlegen. Auf die Begegnung anspielend sagte er, das heißt Steven, lachend, der steckt bis zum Hals im Pech. Er bat mich, Sie zu bitten, jemanden namens Boylan, einen Zettelkleber, zu bitten, ihm einen Job als Plakatträger zu geben. Auf diese Mitteilung hin, an welcher er scheinbar nur geringes Interesse bezeigte, starrte Mr. Bloom für die Dauer von etwa einer halben Sekunde wie geistesabwesend in die Richtung eines Schöpfbaggers, der sich des weithin berühmten Namens Eblana erfreute, am Custom House Quay vermoort und dem starken Anschein nach in baufälligem Zustand war, woraufhin er ausweichend bemerkte: Ein jeder hat sein eigenes Päckchen Pech zu tragen, sagt man ja wohl. Jetzt, wo Sie es erwähnen, kommt mir sein Gesicht irgendwie bekannt vor. Aber wenn wir das für den Augenblick mal lassen, wie viel hat er Ihnen denn abgeknöpft? Wenn Sie meine Frage nicht allzu indiskret finden. Eine halbe Krone, erwiderte Steven. Er hat sie wohl nötig, um irgendwo schlafen zu können. Nötig, rief Mr. Bloom aus, indem er ob dieser Mitteilung nicht die mindeste Überraschung bekundete. Herzlich gern will ich glauben, dass er dies behauptet hat. Und ich möchte jede Wette eingehen, dass es unweigerlich auch so um ihn steht. Einem jeglichen nach seinen Nöten und einem jeglichen nach seinen Taten. Doch einmal, ganz allgemein gesprochen, fügte er mit einem Lächeln hinzu: Wo wollen Sie denn selber nächtigen? Ein Gang nach Sandycove hinaus ist völlig ausgeschlossen. Ich möchte Ihnen gewiss nicht im mindesten Sinne Vorschriften machen, aber warum haben Sie Ihres Vaters Haus verlassen? Um das Unglück zu suchen. Ich bin Ihrem Herrn Vater bei einer kürzlichen Gelegenheit begegnet, gab Mr. Bloom diplomatisch zurück. Ja, tatsächlich war es heute, beziehungsweise um ganz genau zu sein, gestern. Wo wohnt er eigentlich zurzeit? Ich erfuhr im Laufe der Unterhaltung, dass er umgezogen sei. Ich glaube, er ist irgendwo in Dublin. Warum? Ein begabter Mann, sagte Mr. Bloom von Mr. Dedalus Senior, in mehr als einem Betracht. Und ein geborener Raconteur, wenn nur je einer war. Er ist und völlig zu Recht sehr stolz auf Sie. Ich persönlich würde diesem Zechkumpan von Ihnen, der das humoristische Element beisteuert, dem Dr. Mulligan, weder als Führer noch als Philosophen noch als Freund besonders viel Vertrauen schenken, wenn ich in Ihren Schuhen steckte. Der weiß genau, auf welcher Seite sein Brot gebuttert ist, obwohl er aller Wahrscheinlichkeit nach niemals am eigenen Leib erfahren hat, was es heißt, ohne regelmäßige Mahlzeiten zu sein. Natürlich haben Sie nicht so viel bemerkt wie ich, aber es würde mir nicht die mindeste Überraschung bereiten, wenn ich erführe, dass man Ihnen zu irgendeinem dunklen Zweck eine Prise Tabak oder sonst ein Betäubungsmittel in Ihr Glas geschüttet hat. Der vorsichtige, halb unruhige, halb neugierige, von Freundlichkeit geweitete Blick, welchen er dem gegenwärtig mürrischen Ausdruck in Stevens Zügen widmete, warf jedoch kaum ein sonderliches, ja eigentlich keinerlei Licht auf das Problem, ob er sich nach zwei oder drei kleinlauten Bemerkungen zu urteilen, welche er fallen ließ, nun habe schlimm beschwindeln lassen, oder ob er ganz im Gegenteil die Sache völlig durchschaute und ihr nur aus diesem oder jenem Grunde, den er selbst am besten kannte, mehr oder weniger ihren Lauf. Nagende Armut hatte mit Gewissheit diese Wirkung. Und so war es schon mehr als bloßes Mutmaßen, wenn er annahm, dass jener, wie hohe erzieherische Fähigkeiten er auch besitzen mochte, es wohl erfahrungsgemäß alles andere als leicht hatte, sich durchzusetzen und zu Rande zu kommen. Unweit der öffentlichen Männerbedürfnisanstalt gewahrte er einen Eiswagen, um den herum eine Gruppe von mutmaßlichen Italienern sich in erhitzter Auseinandersetzung auf besonders animierte Weise zungenfertiger Äußerungen in ihrer lebhaften Sprache entledigte, da zwischen den Parteien ersichtlich einige kleine Meinungsverschiedenheiten entstanden waren. Putana Madonna! Putana Madonna che ci dia i quattrini! Ho ragione, però lui dice culo rotto! intendiamoci. Però lui dice... Mezzo sovrano più... Ragione! Appunto, mortacci sua. Mr. Bloom und Steven betraten die Kutscherkneipe, ein anspruchsloses, hölzernes Bauwerk, in dem er zu früherer Zeit gelegentlich, wenn überhaupt, zuvor schon gewesen war. Der Erstere hatte dem Letzteren vorher ein paar Winke in Betreff des Inhabers zugeflüstert, von welchem die Rede ginge, er sei der einst berühmte Skin the Goat, Fitzharris, der Invincible. Obschon er sich für den tatsächlichen Wahrheitsgehalt nicht verbürgen könne und die Möglichkeit offen lassen müsse, dass am Ende doch keine Spur Wahres daran sei. Nun wäre eine Tasse Kaffee am Platze. Mr. Bloom wagte, um das Eis zu brechen, den durchaus annehmbaren Vorschlag zu machen. Worüber hinaus es mir so vorkommt, als sollten Sie vielleicht doch etwas in Gestalt fester Nahrung zu sich nehmen. Sagen wir... eine Semmel irgendeiner Art? Mr. Bloom, welcher sich das Recht der freien Rede zunutze machte, tat nun, da er sich einer gewissen oberflächlichen Bekanntschaft mit der draußen zur Anwendung gelangenden Sprache rühmen konnte, auch wenn er, das muss man sagen, hinsichtlich des Volio etwas ratlos war, seinem Protégé gegenüber mit durchaus vernehmbarer Stimmstärke apropos des Hauptgefechtes auf der Straße, welches immer noch wild und wütend daselbst tobte, die Bemerkung: eine wunderbare Sprache. Ich meine für die Zwecke des Gesanges. Warum schreiben Sie in dieser Sprache nicht Ihre Gedichte? Bella Poetria. Sie klingt so melodiös und voll. Bella Donna Voglio. Steven, der sich aus Leibeskräften, wenn auch vergeblich, zu gähnen mühte, litt er doch an tödlicher allgemeiner Mattigkeit. Um das Ohr einer Elefantenkuh zu füllen. Sie haben sich wegen Geld gekabbelt. Tatsächlich? Fragte Mr. Bloom. Natürlich, fügte er gedankenvoll hinzu, auf die innere Erwägung hin, dass es doch letzten Endes mehr Sprachen gäbe, als absolut notwendig wären. Es mag auch nur der südliche Zauber sein, der sie umgibt. Der Inhaber der Kneipe stellte mitten in diesem Tête-à-Tête eine kochend heiße, überschwappende Tasse mit einem als Kaffee bezeichneten erlesenen Gebräu auf den Tisch, dazu das ziemlich vorsintflutlich anmutende Exemplar einer Semmel, nach welcher Verrichtung er den Rückzug an seine Theke antrat. Mr. Bloom beschloss, ihn erst später in näheren Augenschein zu nehmen, damit es nicht den Anschein hatte, als sei er... aus welchem Grunde er Steven nun auch mit den Augen ermunterte, doch zuzulangen, indessen er selber die Honneurs machte, indem er ihm verstohlen die Tasse mit dem zur Zeit wohl Kaffee zu nennenden Inhalte stückweise näher schob. Klänge sind reiner Betrug, genauso wie Namen. Cicero, Podmore, Napoleon, Mr. Goodbody, Jesus, Mr. Doyle. Shakespeares waren so gewöhnlich und häufig wie Murphys. Was ist ein Name? Ja, gewiss, äußerte Mr. Bloom unbetroffen seine Zustimmung. Natürlich. Unser Name wurde ebenfalls geändert, fügte er hinzu, indem er die sogenannte Semmel hinüberschob. Der rotbärtige Matrose, der die Neuankömmlinge wie Wind und Wetter beobachtet hatte, sprach, Steven, den sich seine Aufmerksamkeit im besonderen Akkoren nun gerade heraus an, indem er fragte, »Und wie mag wohl Ihr Name lauten?« Gerade noch zur rechten Zeit berührte Mr. Bloom seines Gefährten Stiefel, doch Steven schien den warmen Druck aus unerwarteter Richtung gar nicht zu beachten und antwortete, »Daedalus.« Der Matrose starrte ihn schwer aus einem Paar schläfriger, sackiger Augen an, die wie zugespundet wirkten von übermäßigem Alkoholgenusse, vorzugsweise wohl gutem altem holländischen Geneva mit Wasser. Kennen Sie Simon Daedalus? Ich habe von ihm gehört. Mr. Bloom war einen Augenblick lang völlig ratlos, als er sah, dass auch die anderen ersichtlich die Ohren spitzten. Das ist ein Irre. Durch und durch Ihre. Nur zu sehr ihre. Was Mr. Bloom betrifft, so konnte er sich keinen rechten Reim auf die ganze Sache machen. Und eben fragte er sich, welche Beziehung hier möglicherweise obwalte, als der Matrose sich aus eigenen Stücken an die anderen Insassen der Kneipe mit dem Bemerken wandte: Ich habe ihn mal aus 50 Yards und über die Schulter. Zwei Eier von zwei Flaschen schießen sehen. Linkshändig. Und beides mal Treffer. Sagen wir mal, die Flasche ist da draußen. 50 Yards genau. Eier auf den Flaschen. Legt die Kanone über die Schulter an, zielt. Bumm! Das gesamte Auditorium wartete auf eine zusätzliche Detonation gefasst, da ja noch ein weiteres Ei vorhanden war. Bumm! Ei 2 war offensichtlich zu Bruch gegangen, denn er nickte und blinzelte blutdürstig. Bumm! Buffalo Bill, der schießt, wie er will. Bei dem geht jede Kugel ins Ziel. Sie haben nicht zufällig so was Ähnliches wie ein Reserveprim bei sich, ja? Dies hatte der angesprochene Kutscher, wie es sich traf, nun nicht. Doch der Wirt holte einen Würfel Presstabak aus seiner guten Jacke, welche am Nagel hing, und der gewünschte Gegenstand ging von Hand zu Hand. Danke. Der Matrose verstaute den Prim in seiner Backentasche und fuhr kauend und mit gelegentlichem Stottern fort. Wir sind diesen Morgen Schlag 11 hier angekommen. Der Dreimaster Rosarin von Bridgewater mit Backstein. Ich habe mich verdingt, um rüberzukommen. Heute Nachmittag abgemustert. Das ist mein Heuerschein. Und Sie sehen, W. Beam Murphy, Vollmatrose. Sie müssen ja ganz schön was von der Welt gesehen haben, bemerkte der Wirt, welcher an der Theke lehnte. Naja, ich bin wohl einiges herumgesegelt. Ich war im Roten Meer, ich war in China, Nordamerika und Südamerika. Ich habe massenhaft Eisberge gesehen, tolle Heuler. Ich war in Stockholm und am Schwarzen Meer, in den Dardanellen, unter Kapitän Dalton, dem allerfamosesten Burschen, der je ein Schiff in den Grund gebohrt. Ich habe Russland gesehen, und Gospodi Pomeluj, so beten die Russen. Da haben Sie ja merkwürdige Gegenden zu sehen gekriegt, also alles, was recht ist, warf einer der Kutscher ein. Jo! Der Matrose schob seinen halbgekauten Prim auf die andere Seite. Und merkwürdige Sachen auch, wie so kommt. Ich habe mal gesehen, wie ein Krokodil in eine Ankerschaufel biss. Ganz so, wie ich hier in den Tabak beiße. Er entnahm seinem Mund den breiigen Prim und indem er ihn wieder zwischen die Zähne schob, biss er wild hinein. Genau so. Und ich habe Menschenfresser in Peru gesehen, die fressen Leichen und Pferdelebern. Hier sehen Sie mal. Da sind sie drauf. Ein Freund von mir hat mir die geschickt. Er fummelte eine Ansichtspostkarte aus seiner Innentasche hervor, die in ihrer Art so etwas wie ein Warenlager zu sein schien, und schob sie über den Tisch. Der Aufdruck darauf lautete Chosa de Indios, Beni Bolivia. Alle richteten ihre Aufmerksamkeit auf die dargestellte Szene. Eine Gruppe von wilden Weibern in gestreiftem Lendenschurz, hockend, blinzelnd, säuglingsstillend, maulend, schlafend, umgeben von einem Schwarm Kinder, es mochten ihrer gut und gerne Stücker 20 sein, vor ein paar primitiven Weidenhütten. Kauen Koka, den ganzen lieben langen Tag. Mägen wie Reibeisen. Schneiden sich die Titten ab, wenn sie keine Kinder mehr kriegen können. Sehen Sie sich das an. Splitterfasernackt hocken sie da und fressen der rohe Pferdeleber. Mr. Bloom drehte unauffällig, ohne Überraschung zu verraten, die Karte herum, um die teilweise verwischte Adresse und Abstempelung zu untersuchen. Sie lautete wie folgt: Tarjeta Postal, Señor A. Boudin, Galeria Becke, Santiago, Chile. Irgendeine Botschaft stand ersichtlich nicht darauf, wie er ausdrücklich zur Kenntnis nahm. Obwohl er die soeben erzählte sensationelle Geschichte durchaus nicht blindlings glaubte, so wenig wie das Eierschießen trotz Wilhelm Tell und dem Vorfall Lazzarillo, Don Cesar de Bazan, wie er in Maritana geschildert ist, bei welcher Gelegenheit des ersteren Kugel durch des letzteren Hut fuhr und durchaus eine Diskrepanz zwischen den Namen des Mannes, einmal angenommen, dieser war die Person, als welche er sich hingestellt und segelte nicht unter falscher Flagge, nachdem er irgendwo heimlich die nötigen Kompasspunkte abgelesen und dem fiktiven Adressaten des Sendschreibens entdeckt hatte, welche ihn dazu veranlassten, doch einige Zweifel an unseres Freundes bona fides zu nähren, brachte ihm das Gehörte gleichwohl einen lang gehegten Plan in Erinnerung, den er eines Tages an einem Mittwoch oder Samstag zu verwirklichen gedachte, den Plan nämlich auf dem Seewege nach London zu reisen, womit nicht gesagt sein soll, dass er je im Sinne größeren Ausmaßes ausgedehnte Reisen unternommen hätte. Doch war er im Herzen ein geborener Abenteurer, obschon er durch die Tücke des Geschicks eine ausgemachte Landratte geblieben, es sei denn, man wollte eine Fahrt nach Holyhead rechnen, welche seine längste gewesen. Die kleine Reise würde der Gesundheit wohltun aufgrund der erquickenden Ozonluft und in jeder Hinsicht durchaus vergnüglich sein, insonderheit für einen Mann, dessen Leber nicht in Ordnung war, wenn er die verschiedenen Orte entlang der Strecke zu sehen bekam, Plymouth, Falmouth, Southampton und so weiter, und gipfeln würde das Ganze dann in einer lehrreichen Besichtigungsfahrt durch die große Metropole. Das Schauspiel unseres modernen Babylon, wo er zweifellos den größten Fortschritt erblicken würde. Tower Abbey, den Reichtum der Park Lane im Zuge der Erneuerung seiner Bekanntschaft mit derselben. Eine andere Sache noch kam ihm dabei ein, nämlich, dass es doch gar kein schlechter Gedanke wäre, wenn er sich vielleicht an Ort und Stelle einmal umsähe, wie die Aussichten für einen Versuch stünden, eine Konzerttournee mit Sommermusik zu arrangieren, welche die meisten prominenten Vergnügungsorte umfasste. Margate, mit gemischtem Baden und erstklassigen Wasserheilanstalten und Mineralquellen, Eastbourne, Scarborough, Margate und so weiter, das liebliche Bournemouth, die Kanalinseln und ähnliche Juwelen gleicher Erdenfleckchen, was sich möglicherweise als höchst einträglich erweisen mochte. Natürlich nicht mit einer obskur zusammengewürfelten Truppe oder irgendwelchen lokalen Damen, etwa von der Spielart Mrs. C.P. McCoy. Leih mir deinen Koffer und ich gebe dir den Pfandschein. Nein, etwas Erstrangiges mit Starbesetzung, lauter erste irische Kräfte. Die Tweedy Flowers Grand Opera Company mit seiner eigenen, gesetzlich angetrauten Gattin als Primadonna, als eine Art Gegenschlag gegen die Elster Grimes und Moody Manners. Eine blitzeinfache Sache, und er rechnete zuversichtlich auch auf Erfolg. Vorausgesetzt, es wurden entsprechende Reklameartikel in die Lokalblätter lanciert. Von jemandem, der das nötige Fünkchen Verstand hatte und das zu deichseln wusste. Der die nun einmal unerlässlichen Drähte ziehen konnte und so Geschäft mit Vergnügen vereinte. Doch wer? Da lag der Haken. Er kehrte die Ansichtskarte wieder auf die andere Seite und reichte sie Steven weiter. Es trat nun eine etwas längliche Pause ein. Einer der Männer las hin und wieder ein kaffeebekleckertes Abendblatt, ein anderer die Karte mit den eingeborenen Chaussade, ein dritter den Heuerschein des Seemanns. Mr. Bloom war, soweit er persönlich betroffen, in tiefes Sinnen versunken. Er entsann sich noch lebhaft der Zeit, da das eben angedeutete Ereignis stattgefunden, ganz so, als sei es gestern gewesen, vor einigen 20 Jahren, in den Tagen der Landunruhen, als es die zivilisierte Welt wie ein Sturm packte, figürlich gesprochen, in den frühen 80er Jahren, 81 um genau zu sein, als er gerade 15 geworden war. Hey, Chef! Der Matrose unterbrach seine Gedanken. Geben Sie mir mal die Papiere wieder! Als dem Verlangen entsprochen wurde, klaubte er sie mit einem scharrenden Griffe auf. Haben Sie auch den Felsen von Gibraltar gesehen? Der Matrose zog kauend eine Grimasse auf eine Weise, die man als Jau, Jo oder Nee deuten konnte. Ah, da sind Sie also auch herumgekommen? Europa Point? Denn Blum dachte, jener wäre es wirklich und hoffte, der Stromer werde vielleicht ein paar Erinnerungen. Doch daraus wurde leider nichts, denn der andere ließ lediglich einen Strahl Speichel in die Sägespäne schießen und schüttelte mit einer Art lässiger Verächtlichkeit den Kopf. In welchem Jahr wäre das denn ungefähr gewesen? Unser soi-disant Matrose kaute ein Weilchen schwer und bedächtig vor sich hin, hungrig, bevor er antwortete. Ich bin diese Felsen im Meer allesamt müde und satt. Und Boote und Schiffe ebenfalls. Salziges, zähes Pögelfleisch die ganze Zeit. Es gab da mal einen Burschen, der mit mir auf dem Pirat gesegelt ist. Ging an Land und nahm eine leichte Arbeit an. Als Kammerdiener bei einem Herrn. Mit 6 Pfund im Monat. Hier, die Hosen, die ich hier anhabe, die sind noch von ihm. Und dann hat er mir auch noch eine Ölhaut geschenkt und das Klappmesser da. So ein Posten, der käme mir auch zu Pass. So rasieren und Anzüge bürsten. Ich hab das Herumtreiben satt. Mein Sohn jetzt, der Danny, der ist durchgebrannt und auf See gegangen. Und dabei hatte ihn seine Mutter schon bei einem Tuchhändler in Cork untergebracht, wo er spielend leicht sein Geld hätte verdienen können. Der Vater aus Skibbereen riss hierauf sein graues oder jedenfalls schmutziges Hemd mit beiden Händen auf und kratzte sich die Brust, auf der ein in blauer Chinatusche tätowiertes Bild zu sehen war, welches wohl einen Anker darstellen sollte. Da waren Läuse in der Koje im Bridgewater. Klarer Fall. Ich muss mich mal gründlich waschen nächster Tage. Kommt von diesen Schwarzen. Also die habe ich gefressen. Eine Schweinebande. Saugen einem das Blut trocken aus. Jawohl. Als er sah, dass alle auf seine Brust starrten, zog er entgegenkommenderweise sein Hemd noch weiter auf, sodass sie über dem altehrwürdigen Symbol für des Seemanns Hoffnung und Ruhe deutlich die Zahl 16 sowie das Profil eines jungen Mannes erblickten, der recht unmutig dreinsah. Tätowierung, erklärte der Aussteller. Habe ich machen lassen, wie wir auf der Höhe von Odessa im Schwarzen Meer in Windstille lagen, unter Kapitän Dalton. Ein Bursche namens Antonio hat's gemacht. Das da ist er selber, ein Grieche. Hat das sehr wehgetan, das Machen? Fragte einer den Matrosen. Der würdige Mann jedoch emsig damit befasst, nach den erwähnten kleinen Wesen zu stöbern, rund um das in seinem Zerquetschen oder... Hier, sehen Sie mal, sagte er, auf seinen Antonio zeigend. Das ist er, wie er gerade dem Mat eins flucht. Und das ist er jetzt. Ganz derselbe Bursche. Er verzog mit den Fingern die Haut, anscheinend ein Spezialtrick von ihm. Und jetzt lacht er über irgendein Garn. Und wirklich und wahrhaftig? Das bleifahle Gesicht des Antonio geheißenen jungen Mannes sah in der Tat auf einmal aus, als lächle es krampfhaft. Und die kuriose Wirkung erregte allenthalben rückhaltlose Bewunderung. »Ja, ja«, seufzte der Matrose, indem er an seiner Mannesbrust niederschaute. »Ist auch hinüber, der später von den Haien gefressen. Ja, ja.« Er ließ die Haut los, sodass das Profil wieder den normalen Ausdruck von vorher annahm. »Sauberes Stückchen Arbeit«, sagte Hafenarbeiter Nummer 1. »Und wofür soll die Zahl da gut sein?«, erkundigte sich Strolch Nummer 2. »Was, lebendig gefressen?«, fragte ein Dritter den Matrosen. »Ja, ja«, seufzte der Letztere erneut, etwas heiterer diesmal, mit einer Art halbem Lächeln, für ganz kurze Dauer allerdings nur, zu dem Mann hinüber, der nach der Zahl gefragt hatte. Ein Grieche war er. »So schlecht wie der alte Antonio hat sitzen mich lassen auf meinem Poponio.« In diesem Stadium ereignete sich ein Zwischenfall. Lass mich mal an deinem Bug vorbei, Mignon. Schwer und langsam nahm er mit gewissermaßen vierschrötigem Gang seinen Weg zur Tür, stieg schwergewichtig die eine Stufe dort hinunter, war aus dem Lokal und steuerte geradeaus nach links. Während er noch beschäftigt war, die Richtung zu peilen, machte Mr. Bloom, der schon als er aufstand bemerkt hatte, dass ihm zwei, vermutlich Schiffsrum enthaltende, zur privaten Löschung seines inneren Brandes bestimmte Botteln rechts und links aus den Taschen guckten, die Beobachtung, dass er eine derselben hervorzog, sie entkorkte oder auch aufschraubte und, indem er die Öffnung an die Lippen führte, mit gurgelndem Geräusch daraus einen herzhaften, erquickenden Schluck nahm. Der unermüdliche Bloom, der insgleichen den argen Verdacht hegte, dass der alte Praktikus sich auf der Suche nach der Gegenanziehung in Gestalt eines weiblichen Wesens, welches jedoch seinem Gesichtskreis ganz und gar entschwunden schien, nach draußen manövriert habe, konnte mit Anstrengung gerade noch erkennen, wie er, nachdem er gebührend erfrischt von seiner Ruhmestat, zu den Pfeilern und Trägern der Loopline hinaufstarrte, ersichtlich mit dem Gefühl, keinen so rechten Boden mehr unter den Füßen zu haben, was insofern erklärlich war, als sich natürlich alles durchgreifend verändert hatte, seit seinem letzten Besuch und bedeutend verbessert worden war. Irgendein Unsichtbarer oder auch mehrere Unsichtbare wiesen ihm sodann den Weg zu einer der vom Straßenreinigungsamt zu diesem Behufe überall ringsum errichteten Bedürfnisanstalten für Männer, doch nach kurzer Zeit schon, während welcher das eingehendste Schweigen herrschte, erleichterte sich der Seemann, dem das rettende Land offenbar doch noch zu weit vor Louv lag, gleich an Ort und Stelle, und das Geräusch seines Schlagwassers plätscherte mithin ein rechtes Weilchen lang auf den Boden, wodurch anscheinend ein Pferd am Droschkenstand erwachte. Jedenfalls scharrte ein aus dem Schlaf geweckter Huf nach neuem Halt und es klirrte Geschirr. Inzwischen beklagten alle laut den Niedergang der irischen Schifffahrt, des Küstenverkehrs wie nach Übersee, was als Problem genommen fraglos Jacke wie Hose war. Ein Paul Grave Murphy Schiff war im Alexandra Basin von Dock gegangen, der einzige Stapellauf in diesem Jahr ganz recht. Die Häfen waren da, nur Schiffe liefen keine mehr ein. Es gäbe nur noch Wracks, lauter Wracks, sagte der Wirt, der ersichtlich au fait war. Was er gern einmal in Erfahrung bringen würde, das war die Antwort auf die Frage, warum jenes Schiff ausgerechnet Peng auf den einzigen Felsen in der Galway Bay auflief, als der Galway-Hafenplan von einem Mr. Worthington oder so ähnlich zur Diskussion gestellt wurde. Hä? Fragt mal den Kapitän, riet er ihnen, wie viel Schmiergeld die britische Regierung ihm für die Arbeit an dem Tag gezahlt hat. Kapitän John Lever von der Lever-Linie. »Habe ich recht, Captain?« fragte er den Matrosen, der nach seinem privaten Umtrunk und den übrigen Bemühungen nun zurückkehrte. Dieser würdige Mann nahm das ihm hingeworfene Tauende des Lieds oder der Worte sogleich auf und setzte es in vermeintliche Musik, um indem er weniger schön zwar als unleugbar laut eine Art Matrosenlied in Sekunden und Terzen zu grölen anhob. Mr. Blooms scharfe Ohren hörten ihn darauf etwas ausspucken, was vermutlich und in der Tat sein Prim war, den er wohl vorübergehend während der Flüssigkeitsaufnahme und Abgabe in seiner Faust untergebracht und nun nach dem Genuss des fraglichen Feuerwassers etwas sauer gefunden hatte. Jedenfalls kam er nach seiner erfolgreichen Libation, Kompotation hereingeschlingert und brachte eine rechte Saufatmosphäre in die Soiree, indem er wie ein ausgepichter Smutjensohn einen lärmenden Rundgesang anstimmte. Der Zwieberklager eine Wischteile im Leib und das Fleisch war gesalzen wie der Arsch von Lots Weib. Oh, Johnny Lever, Johnny Lever, oh. Johnny Lover. Johnny Lover. Nach welchem Erguss das erschröckliche Individuum in entsprechender Weise wieder auf der Bildfläche erschien und nach Erreichung seines Platzes schwerfällig auf die hierfür vorgesehene Bank eher sank, denn sich setzte. Die rosa Ausgabe Extrasportbericht des Telegraph, er zähle kräftig Lügen, lag, wie der glückliche Zufall es wollte, neben seinem Ellbogen. Und da Blum just wieder bei weitem noch nicht zufriedengestellt über einem Lande, das zu ihm gehörte, sowie über dem vorausgegangenen Rebus grübelte, das Schiff kam von Bridgewater und die Postkarte war an A. Boudin adressiert, wie alt ist der Kapitän, schweiften seine Augen ziellos über die betreffenden Titelzeilen, die in sein spezielles Fach schlugen: Unsere tägliche Presse gib uns heute. Zuerst bekam er einen kleinen Schrecken, aber dann stellte sich heraus, dass es sich lediglich um eine Notiz über jemanden namens H. Du Bois handelte, Vertreter für Schreibmaschinen oder etwas Ähnliches. Große Schlacht Tokio, lieber auf Irisch, Pfund 200 Schadenersatz, Gordon Bennett, Auswanderungsschwindel, ein Brief von seiner Gnaden William. Escott, Flugblatt erinnert an das Derby von 92, als Captain Marshalls Außenseiter Sir Hugo entgegen aller Spekulation das blaue Band gewann. Das Unglück von New York, 1000 Tote, Maul und Klauen, Beerdigung des verstorbenen Mr. Patrick Dignam. Um also das Thema zu ändern, las er den Nachruf auf Dignam. R.I.P. Ruhe in Frieden. Was so überlegte er alles andere, als ein fröhlicher Abschied war. Heute Morgen, das hatte natürlich Heinz hineingebracht, wurden die sterblichen Überreste des verstorbenen Mr. Patrick Dignam von seiner Wohnung Nummer 9 Newbridge Avenue, Sandymount, zur Bestattung nach Glasnevin überführt. Der Verblichene war eine ungemein beliebte und heitere Persönlichkeit im Leben unserer Stadt. Und sein nach kurzer Krankheit erfolgtes Ableben erweist sich als schwerer Schlag für die Bürger aller Schichten, von denen er tief betrauert wird. Das Begräbnis, an dem viele Freunde des Verstorbenen teilnahmen, wurde besorgt von, also da hat Heinz bestimmt einen kräftigen Wink von Corny bekommen. Der Firma H.G. O'Neill und Sohn, 164 North Strand Road. Unter den Leidtragenden bemerkte man unter anderem Patrick Dignam, Sohn, Bernard Corrigan, Schwager, John Henry Manton, R.A., Martin Cunningham, John Power, Etonf, ein Achtel, Ador, Dorador, Duradora? Das musste passiert sein, als er nach Monks, der Tageule, wegen der Kiesannonce rief. Thomas Kernan, Sam Dedalus, Stephen Dedalus, B.A., Edward G. Lampert, Cornelius Kelleher, Joseph McHines, L. Boom, C.P. McCoy, McIntosh und verschiedene andere. Nicht wenig verdrossen, ob des L. Boom, wie da fälschlicherweise stand, und der versauten Zeile, doch tödlich amüsiert zugleich von C.P. McCoy und Stephen Dedalus, B.A., Baccalaureus Artium, die beide, wie nicht eigens gesagt zu werden brauchte, durch vollkommene Abwesenheit geglänzt hatten, einmal gar nicht zu reden von McIntosh, wies L. Boom das Blatt seinem Gefährten B.A., der eben damit befasst war, ein weiteres Gähnen zu ersticken, halb Nervosität, nicht zu vergessen die übliche Blütenlese, sinnlos aberwitziger Druckfehler. Steht da der erste Brief an die Hebräer? Stephen fragte, sobald sein Unterkiefer es ihm gestattete. Drin? Text, mach's Maul auf und steck die Klauen rein. So ist es, in der Tat. Mr. Blum sagte es, obwohl er zuerst gewähnt hatte, er spiele auf den Erzbischof an, bis er dann das mit Maul und Klauen hinzufügte, was mit dem genannten Jahr nicht gut in Verbindung zu bringen war. Überglücklich, seinen Geist beruhigen zu können und ein bisschen verblüfft darüber, dass Miles Crawford die Sache schließlich doch noch hingekriegt hatte. da. Während der andere den Artikel auf Seite 2 las, verbrachte Boom, um ihm für den Augenblick seinen neuen Namensirrtum zu belassen, ein paar müßige Augenblicke von flüchtiger Art mit dem Bericht vom dritten Rennen in Ascot auf Seite 3, seiner Seite. Börse 1000 Sovereigns, dazu 3000 Sovereigns bar für sämtliche Hengst und Stuten füllen. Mr. F. Alexanders Flugblatt, 5 Jahre, 9 Stones, 4 Pfund, 1. Lord Howard de Waldens 10 Pfandel, 2. Mr. W. Bass Scepter, 3. Wetten 5:4 auf 10 Pfandel, 20:1 auf Flugblatt, durch. Flugblatt und 10 Pfandel standen Kopf an Kopf. Das Rennen war zunächst offen, dann zog der glatte Außenseiter an die Spitze, übernahm die Führung und schlug Lord Howard de Waldens kastanienbraunen Hengst und Mr. W. Bass rötlich-braunes Stutenfüllen Scepter in einem Lauf über 2,5 Meilen. Gewinner von Brain trainiert, sodass Lenahans Version von der Angelegenheit alles reines Geschwätz war. Sicherte elegant die Entscheidung mit einer glatten Länge. 1000 Sovereigns, dazu 3000 bar. Ebenfalls im Rennen war Jay de Bremonts französisches Pferd, nachdem sich Bantam Lions angelegentlich erkundigt hatte. Noch nicht eingegangen, aber jede Minute erwartet. Maximum 2. Unter sorgsamer Vermeidung eines Buches Süße, der in seiner Tasche, welches ihn übrigens an jenes überfällige Buch aus der Bibliothek Capel Street erinnerte, zog er seine Brieftasche hervor und hatte, nachdem er die verschiedenen Inhalte rasch durchmustert, schließlich... Halten Sie übrigens... Er wählte gedankenvoll ein verblichenes Foto aus, das er auf den Tisch legte. Dies hier für einen spanischen Typus? Steven, offenbar angesprochen, blickte auf das Foto nieder, das eine üppig gewachsene Dame zeigte, deren fleischige Reize in recht offenherziger Weise zutage lagen, indem sie nämlich in der vollen Blüte der Weiblichkeit stand und ein für den Anlass ostentativ weit ausgeschnittenes Abendkleid trug, das ihrem Busen die freizügigste Entfaltung ermöglichte und weit mehr als nur den Ansatz der Brüste bot, wozu noch ihre geteilten vollen Lippen kamen, sowie einige vollkommene Zähne, in welcher Gestalt sie augenscheinlich in gravitätischem Ernst neben einem Pianoforte stand, auf dessen Notenständer im alten Madrid zu sehen war, eine Ballade recht hübsch in ihrer Art, welche damals überall im Schwange war. Mrs. Bloom, meine Frau, die Prima Donna, Madame Marion Tweed, vor wenigen Jahren aufgenommen, 96 oder um die Zeit. Sehr ähnlich, wie sie damals war. Neben dem jungen Manne blickte auch er auf das Foto der Dame, jetzt seiner rechtmäßigen Gattin, welche, so gab er zu verstehen, die begabte Tochter von Major Brian Tweedy war und schon in frühem Alter eine bemerkenswerte Fertigkeit als Sängerin entfaltete, hatte sie doch ihre Verbeugung vor dem Publikum bereits gemacht, als sie der Lenze kaum süße 16 zählte. Sie hätte ohne nennenswerte Schwierigkeit, sagte er, für ein Ganzbild posieren können. Schon gar nicht näher einzugehen auf gewisse üppige Formen des... Er ging dann, da er selber in seiner Freizeit ein wenig Künstler war, näher noch auf die weibliche Figur im Allgemeinen entwicklungsmäßig gesehen ein, weil er tatsächlich just an diesem Nachmittage, wie es sich getroffen, die bekannten, als Kunstwerke vollkommen entwickelten griechischen Statuen im Nationalmuseum gesehen hatte. Marmor konnte das Original durchaus wiedergeben, Schultern, Rücken, die ganze Symmetrie, der ganze Rest, tja, Puritanismus. Immerhin ging es noch, St. Joseph, unser Lenker. Wohingegen das kein Foto konnte, weil es einfach keine Kunst war. in einem Wort. Da der Geist ihn bewegte, hatte er große Lust, dem guten Beispiel des Jan Maat zu folgen und die Abbildung dort ein paar ganz wenige Minuten lang für sich selbst sprechen zu lassen, unter dem Vorgeben eher so, dass der andere die Schönheit allein in sich hineintrinken konnte. Und dann fühlte er auch eine Art von Bedürfnis, hier und jetzt ein Gleiches zu tun, wie eine Art innere Stimme und ein mögliches Bedürfnis dadurch zu befriedigen, dass er sich zu einem Gang in Bewegung setzte. Nichtsdestoweniger blieb er fest sitzen und betrachtete lediglich das leicht angeschmutzte, an den üppigen Formen zerknitterte Foto, was diesem aber noch keinerlei Abbruch tat, und blickte gedankenvoll weg in der Absicht, des anderen mögliche Verwirrung bei der Musterung der Symmetrie ihres schwellenden Embonpoint nicht gar noch zu vergrößern. In der Tat war die leichte Verschmutzung nur ein zusätzlicher Reiz, ganz wie im Fall von leicht angeschmutztem Leinen, so gut wie neu, ja viel besser in Wirklichkeit, wenn die Stärke heraus war. Einmal angenommen, sie war weg, wenn er... Ich sah nach der Lampe, von der sie gesagt, kam ihm in den Sinn, doch bloß als kurzer und flüchtiger Gedanke, denn dann entsann er sich des morgendlich zerwühlten Bettes und so weiter und des Buches über Ruby mit der mit ihm Zichhose, sick darin, welches runtergefallt sein musste. Bezeichnend genug, neben das häusliche Nachtgeschirr mit Entschuldigungen an Lindley Murray. Die Nachbarschaft des jungen Mannes, gebildet, distinguiert und obendrein noch impulsiv, bei weitem das Beste an der ganzen Gesellschaft, war gewiss nach seinem Geschmack, wenn schon man nicht gedacht hätte, dass er den Mumm hätte. Doch, man hätte doch. Überdies sagte er, das Bild wäre hübsch, was es, sagt, was ihr wollt, auch war, obwohl sie zur Zeit entschieden dicklicher wirkte. Und warum auch nicht? All das grässliche Geheuchele, das dann losging wegen der Sache, bis zur lebenslangen Schande, zusammen mit dem üblichen Sensationsklatsch der Presse über das immer gleiche alte ehelichen Kuddelmuddel, angebliche Verfehlungen mit einem professionellen Golfspieler oder dem neuesten Bühnenstar, anstatt dass man offen und ehrlich war in der ganzen Geschichte. Es war ja tausendmal jammerschade, wenn ein junger Bursche mit so viel Verstand gesegnet, wie es sein Nachbar offensichtlich war, seine kostbare Zeit mit liederlichen Weibern vertat, die ihm womöglich noch ein nettes kleines Andenken verpassten, an das er seinen Lebtag würde denken müssen. Es lag in der Natur des Junggesellenstandes, der heiligen Einsamkeit, dass er eines Tages ein Weib nehmen würde, wenn die richtige auf der Bildfläche erschien, aber in der Zwischenzeit war die Gesellschaft von Damen eine Conditio sine qua non. Obschon er da die schwerstmöglichen Bedenken hatte, nicht, dass er Stephen auch nur im geringsten nach Miss Ferguson ausfragen wollte, die möglicherweise speziell der Leitstern gewesen war, der ihn so früh am Morgen nach Irishtown gebracht hatte. Etwa ob es ihm denn sonderliche Befriedigung bereite, sich beim Gedanken an die Liebeswerbung zwischen Jungen und Mädchen zu erwärmen und die Gesellschaft von albern lächelnden jungen Damen ohne einen Penny zu ihrem Namen zwei- oder dreimal wöchentlich mit dem üblichen einleitenden Komplimenten, Quatsch und Spaziergängen, was dann auf närrisches Geliebele und Blumen und Pralinen hinauslief. Wenn man sich ihn so vorstellte, haus- und heimatlos, begaunert von irgendeiner Wirtin, die schlimmer noch war als jede böse Stiefmutter, so war das wirklich zu schlimm in seinem Alter. Die wunderlichen Sachen, mit denen er jährlich herausplatzte, zogen den Älteren an, der ihm verschiedene Jahre voraus hatte oder gar wie sein Vater war. Aber etwas von nahrhafter Substanz zu sich nehmen sollte er bestimmt. Und wäre es nur ein Eierflip aus unverfälschter Mutternahrung bereitet oder, im Fall der Ermangelung dessen, ein schlicht gekochter Humpty Dumpty. »Um wie viel Uhr haben Sie gegessen?« fragte er die schmächtige Gestalt und das ermüdete, doch runzellose Gesicht. »Gestern irgendwann.« »Gestern«, rief Blum aus, bis ihm einfiel, dass es ja schon morgen war. »Freitag.« »Ah, Sie meinen, weil es schon nach 12 ist?« »Vorgestern.« Buchstäblich erschüttert von dieser Mitteilung dachte Blum nach. Wenn sie auch nicht alles mit gleichen Augen betrachteten, war doch irgendwie eine gewisse Analogie vorhanden, so wie wenn ihrer beider Geist sozusagen im gleichen Gedanken zugreiste. In seinem Alter, als er recht derb in der Politik herumgestümpert hatte, so vor einigen 20 Jahren, als er in den Tagen Buckshot Fosters quasi Anwärter auf parlamentarische Ehren gewesen war, woran er sich rückschauend auch durchaus noch erinnerte, was an sich eine Quelle lebhafter Befriedigung war, hatte er eine heimliche Neigung zu den nämlichen, radikalen Ideen gehabt. Jedenfalls aber war es, wenn man das Pro und Contra abwog, nachdem es ja schon auf eins zuging, hohe Zeit, sich für die Nacht zur Ruhe zu begeben. Das Kreuz war nur, dass es ein bisschen riskant erschien, ihn nach Hause mitzubringen, da möglicherweise Eventualitäten eintreten konnten. Jemand hatte da manchmal ganz eigene Launen, und das ganze Schlamassel verpatzen, wie an dem Abend, wo er missgeleiteterweise einen Hund unbekannter Rasse mit einer lahmen Pfote mit heimbrachte, womit nicht gesagt werden sollte, dass die Fälle identisch waren oder das Gegenteil, obwohl er sich selber ebenfalls die Hand verletzt hatte. In Ontario Terrace, wie er sich noch ganz genau erinnerte, da er ja dabei gewesen war. Sozusagen. Andererseits war es für den Vorschlag Sandy Mount oder Sandy Curve ganz und gar bei weitem zu spät, so dass er sich schon in einiger Ratlosigkeit befand, welche der beiden Alternativen. Alles wies auf die Tatsache hin, dass es für ihn nahe lag, die günstige Gelegenheit beim Schopf zu packen, wenn man alles erwog. Sein anfänglicher Eindruck war der gewesen, dass er ein bisschen überheblich oder jedenfalls nicht übermäßig mitteilsam war, aber irgendwie fand das sogar sein Gefallen. Zum einen mochte er für den Gedanken, wenn dieser an ihn herangetragen wurde, vielleicht nicht das sein, was man Feuer und Flamme nennt. Und was ihm am meisten Kopfzerbrechen bereitete, war die Tatsache, dass er nicht wusste, wie er damit herausrücken bzw. es genau in Worte kleiden sollte. Immer angenommen, er ließ sich auf den Vorschlag ein, dass es ihm ein sehr großes persönliches Vergnügen sein würde, wenn er ihm gestatten wollte, ihm mit etwas Kleingeld oder Garderobe unter die Arme zu greifen, falls diese sich als passend erwies. Auf jeden Fall endete er, indem er für den Augenblick jeder engherzigen Gewohnheit Valet gab, mit der Entscheidung für eine Tasse Epps Kakao, sowie ein Notlager für die Nacht zuzüglich der Verwendung von einer oder zwei Decken und eines Mantels, der sich zum Kissen zusammenlegen ließ. Wenigstens würde er so in sicheren Händen sein und so warm wie ein Ei in der Pfanne. »Ich schlage vor«, regte unser Held schließlich an, nach reiflicher Überlegung und während er bedachtsam ihr Foto wieder in die Tasche steckte. »Weil es hier ziemlich dumpfig ist. Sie kommen einfach mit mir und wir reden die Sache zu Ende. Meine Behausung liegt ganz in der Nähe. Das Zeug, da können Sie nicht trinken. Warten Sie, ich will für diese Partie rasch bezahlen.« Da es nachweislicherweise das Beste war, sich aus dem Staube zu machen, worauf sich alles andere schon finden würde, winkte er dem Kneipenwirt, der nicht den Anschein erweckte, als... »Ja, das ist das Beste.« Alle möglichen utopischen Pläne durchblitzten sein Blums geschäftiges Hirn. Bildung, aber die echte Marke, Literatur, Journalismus, Preisgeschichten, zeitgemäße Werbung, Badekuren und Konzerttourneen in englischen Badeorten, die von Theatern wimmelten mit geschlossenen Kassen. Duette auf Italienisch mit vollkommen naturgetreuer Aussprache und eine Menge anderer Dinge. Keine Notwendigkeit natürlich, das für die Welt und seine Frau von den Dächern zu posaunen. Und ein bisschen Glück. Ein Debüt war alles, was er brauchte, weil er nämlich schon mehr als den starken Verdacht hatte, dass er seines Vaters Stimme hatte, worauf er seine Hoffnung gründen konnte, insofern, als es sogar ganz leicht möglich war, dass er sie hatte. So mochte es gar nicht so abwegig sein und schon gar nichts schaden, wenn er die Unterhaltung in Richtung dieses speziellen Hasen im Pfeffer lenkte. Nur um einmal... Um eine lange Geschichte kurz zu machen, war Blum, indem er die Situation erfasste, der Erste, welcher sich auf die Füße erhob, um ja nicht länger zu bleiben, als man gern gesehen ist, nachdem er zuerst und zuvorderst, da er ein Mann von Wort war und versprochen hatte, die Rechnung zu begleichen für diese Gelegenheit, die weise Vorsichtsmaßnahme ergriffen, unserem Wirte zum Abschied ganz unauffällig ein kaum wahrnehmbares Zeichen zukommen zu lassen, als die anderen gerade nicht hinsahen, mit der nachfolgenden Wirkung, dass der schuldige Betrag alsbald zum Vorschein kam, indem er sich nämlich insgesamt und summa summarum auf 4 Pence belief, welchen Betrag er unauffällig in 4 Kupferstücken erlegte, buchstäblich die letzten der Mohikaner, hatte er doch zuvor schon die Preisliste erspäht, auf eine Tafel gemalt, dass es lesen konnte, wer vorüberlief, ihm gegenüber in unmissverständlichen Ziffern Kaffee 2D. Gebäck dito, und das war hier ausnahmsweise einmal sogar gut das doppelte Geld wert, wie Wetherup zu bemerken pflegte. »Kommen Sie«, riet er, »die Seance zu schließen.« Als er sah, dass die List wirkte und die Luft rein war, verließen sie gemeinsam die Kneipe bzw. Schenke sowie die Elitegesellschaft Ölhaut und Genossen, die höchstens durch ein Erdbeben aus ihrem Dolce Far Niente aufzustören gewesen wären. Steven, welcher einbekannte, sich immer noch ganz armselig und erschöpft zu fühlen, blieb an der nur für einen... der Tür stehen, um nur für einen... »Eins habe ich nie verstanden.« Steven sagte es, um unter dem Eindrucke des Augenblicks originell zu sein. »Nämlich, warum Sie die Tische immer umgekehrt auf die Nacht, ich meine die Stühle bei Nacht, immer umgekehrt auf die Tische stellen in den Cafés.« Auf welches impromptu hin der nimmer fehlende Blum ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, spontan die Antwort gab. Um morgens den Boden zu fegen. Indem er dies sagte, hüpfte er behende hinüber, da es frank und frei sein, das heißt zugleich auch entschuldigend bedacht war, an die rechte Seite seines Gefährten zu gelangen, dahingehend, dass hier eine Gewohnheit von ihm vorliege, ganz nebenbei, da seine rechte Seite klassisch ausgedrückt seine Sehnesachille wäre. Die Nachtluft zu atmen war gewisslich ein Hochgenuss jetzt, obschon Steven ein bisschen schwach auf den Beinen war. Sie wird Ihnen gut tun. Die Luft. Schon ganz bald. Wobei Blum aber auch die Fußwanderung meinte. Laufen ist überhaupt das Einzige, dann fühlt man sich gleich wie ein anderer Mensch. Es ist nicht weit. Stützen Sie sich auf mich. Entsprechend schob er seinen linken Arm unter Stevens rechten und führte ihn dementsprechend. Ja, sagte Steven unsicher, da ihm so war, als habe er das Gefühl, eine fremde Art Fleisch von einem anderen Menschen nähere sich ihm, sehnenlos und wabblig und sonst was noch. Alsdann gingen sie dazu über, von Musik zu schwatzen, einer Form der Kunst, für welche Blum als reiner Amateur die größte Liebe hegte, während sie Arm in Arm über den Beresford Place enteilten. Wagnersche Musik war, obschon zugestandenermaßen großartig in ihrer Art, ein bisschen zu gewaltig für Blum und auf Anhieb schwer zu verfolgen, aber die Musik von Mercandantes Hugenotten, Meyerbeers sieben letzte Worte am Kreuz und Mozarts zwölfte Messe, in der konnte er richtig schwelgen, und das Gloria darin war für sein Empfinden einfach der Gipfel erstklassiger Musik als solcher, das haute buchstäblich über jede Hutschnur. Der geistlichen Musik der katholischen Kirche gab er überhaupt unendlich den Vorzug vor allem, was der Konkurrenzladen zu bieten hatte in dieser Hinsicht, so Sachen wie die Moody und die Sancti-Lieder oder »Heiß, leben mich, so will ich's dir zum ewigen Bekenntnis«. Auch räumte er niemandem das Feld in puncto Bewunderung für Rossinis Stabat Mater, ein Werk, das einfach strotzte von unsterblichen Nummern, in denen seine Frau, Madame Marion Tweedy übrigens, einen Glückstreffer gemacht hatte, eine veritable Sensation, wie er wohl ruhig sagen konnte, indem sie ihren vorherigen Lorbeeren ungeahnte weitere hinzufügte und die anderen alle total in den Schatten stellte. Im Ganzen gesehen hatte er, obwohl er vorzüglich zur leichten Oper neigte, so vom Genre des Don Giovanni oder der Martha, ein Juwel in ihrer Art, ein Penchant, wenn auch bei nur oberflächlicher Kenntnis, für die strenge klassische Schule wie etwa Mendelssohn. Und wo sie einmal davon redeten, von der Annahme ausgehend, dass ihm diese ganzen alten Lieblingsstücke geläufig waren, erwähnte er par excellence Lionels Lied in der Martha »Mappari«, welches er wunderlich genug erst gestern wieder gehört bzw. zufällig mit angehört hatte, um genauer zu sein, und zwar ein Vorzug, den er lebhaft zu schätzen wusste, von den Lippen von Stevens verehrtem Herrn Vater. Zur Vollkommenheit gesungen, ja, in der Tat eine Deutung der Nummer, welche alle anderen auf einen hinteren Platz abdrängte. auf der Fahrbahn, welcher sie sich näherten, immer noch ins Gespräch vertieft, jenseits der Schwingkette, schritt ein Pferd, das eine Kehrmaschine schleppte, über den gepflasterten Boden und fegte schleifend einen langen Streifen Schlamm auf, bei welchem Anblick Blum, der wie gewöhnlich scharf Ausschau hielt, sanft den andern am Ärmel zupfte. »Unser Leben schwebt heute Nacht in Gefahr. Geben Sie Acht auf die Dampfwalze.« Daraufhin blieben sie stehen. »Was wollte ich doch sagen? Ah ja, meine Frau würde es sich zum größten Vergnügen rechnen, Ihre Bekanntschaft zu machen, da Sie Musik jeder Art ganz leidenschaftlich liebt.« Er blickte in freundlicher Weise seitwärts in das Seitengesicht Stevens, der ganz das Ebenbild seiner Mutter war und gar nicht der übliche Lumpentyp, nachdem sie fraglos ein unbezweifelbares Verlangen hatten, da er vielleicht nicht in der Weise gebaut war. Angenommen jedoch, er besaß seines Vaters Talent, was er mehr als nur vermutete, so eröffnete das seinem Geist ganz neue Perspektiven, wie etwa Lady Fingals Konzert zugunsten der irischen Industrie am vergangenen Montag und die Aristokratie im Allgemeinen. Ganz erlesene Variationen beschrieb er jetzt über eine Melodie »Mein junges Leben hat ein End« von Jans Pieter Sweelinck, einem Niederländer aus Amsterdam, wo die Maisjes herkommen. Eher mehr noch mochte er ein altes deutsches Lied von Johannes Jeb über die klare See und die Stimmen der Sirenen, der süßen Männermörderinnen, was Blum ein wenig stutzen ließ. Von der Sirenen Listigkeit tun die Poeten dichten. Diese Anfangstakte sang er und übersetzte sie extempore. Blum sagte nickend, er verstehe vollkommen und bat ihn, doch unter allen Umständen fortzufahren, was er auch tat. Eine phänomenal schöne Tenorstimme wie diese, die seltenste der Gaben, welche Blum bereits beim allerersten Ton, den er herausbrachte, hochschätzte, konnte leicht, wenn sie entsprechend in die Hände einer anerkannten Autorität für Stimmbildung wie etwa Berkloss kam und, falls er obendrein gar noch Noten zu lesen vermochte, ihren eigenen Preis bestimmen, wo Baritone jetzt 10 auf einen Penny kamen und ihrem glücklichen Besitzer in naher Zukunft ein Entree in vornehme Häuser in den besten Wohngegenden verschaffen. Er hatte eine glänzende Aussicht, sich einen Namen zu machen und einen hohen Platz in der Achtung der Stadt zu gewinnen, wo er eine schöne runde Summe verlangen und mit Vorverkauf ein großes Konzert für die Stammkunden des King Street Hauses geben konnte, vorausgesetzt, er fand einen Helfer und Förderer, wenn einer sich bereit fand, ihn sozusagen die Treppe hinaufzustoßen, ein großes Wenn allerdings, und zwar mit einigem Schwung, um dem unvermeidlichen Schlendrian zu begegnen, der einem allzu sehr gefeierten Mittelpunkt fideler Gesellen oftmals ein Bein stellte. Tatsächlich, er hatte den Ball vor den Füßen, und das war auch der eigentliche Grund, weshalb der andere, der sich im Besitz einer bemerkenswert scharfen Nase befand und überall gleich den Braten roch, sich überhaupt so an ihn hängte. Der Gaul war gerade, und später, bei einer günstigen Gelegenheit, fasste er den Entschluss, das heißt Blum tat das, ohne sich irgendwie in seine Privatangelegenheiten mischen oder ins Fettnäpfchen treten zu wollen, ihm den Rat zu erteilen, seine Verbindung zu einem gewissen angehenden medizinischen Praktiker zu lösen, welcher, so hatte er bemerkt, dazu neigte, ihn zu verunglimpfen und sogar, bis zu einem gewissen Grade unter irgendeinem heiteren Vorwand, wenn er nicht anwesend war, sich ernstlich gegen ihn auszusprechen oder wie immer man das nennen wollte, was nach Blums bescheidener Meinung auf diese Seite im Charakter eines Menschen ein schlechtes Seitenlicht warf, was durchaus kein Witz sein wollte. Das Pferd, welches nun sozusagen bis ans Ende seiner Laufbahn gelangt war, blieb stehen und entrichtete hoch einen stolzen Federschwanz hebend seinen Beitrag, indem es auf den Boden fallen ließ, was der Besen bald aufkehren und wegschleifen würde, nämlich 3 dampfende Kotäpfel, langsam, 3-mal, einen nach dem anderen, aus voller Gruppe, ließ es sie ab. Und menschlich wartete der Fahrer, bis es, beziehungsweise er oder sie, zu Ende gekommen war, damit geduldig auf seinem Sichelwagen. Der Pfarrer sagte kein einziges Wort, weder ein gutes noch ein böses noch ein gleichgültiges. Er sah bloß einfach den beiden Gestalten nach, während er da saß auf seinem niedrigen Wagen, beide schwarz, der eine voll, der andere schlank, wie sie auf die Eisenbahnbrücke zugingen, von Pater Maher sich trauen zu lassen. Gemach. Während sie so dahinschritten, hielten sie zu Zeiten an und schritten dann weiter und setzten ihr Tête-à-Tête fort, von dem er natürlich gänzlich ausgeschlossen war, über Sirenenfeindinnen der Menschenvernunft, vermischt mit einer Anzahl anderer Themen derselben Kategorie, Usurpatoren, historische Fälle der Art, während der Mann auf dem kehrenden Schleifwagen, oder man könnte es auch ebenso gut auf dem karrenden Schlafwagen nennen, der jedenfalls auf keinen Fall zuhören konnte, weil sie zu weit weg waren, einfach da saß auf seinem Sitz am Ende der Lower Gardiner Street und sah ihrem niedrigen Wagen nach. Ulysses, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce. Aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 16, Eumaios. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. In dieser Produktion von Südwestrundfunk und Deutschlandfunk sprach Jürgen Holz den Erzähler, Dietmar Bär den Anzeigenverkäufer Leopold Blum und Jens Harzer den jungen Schriftsteller Steven Daedalus. Ferner wirkten mit Thomas Thieme als Matrose sowie Milan Peschel und Alberto Fortuzzi.